Eine gemeinsame Veranstaltung zu Ehren der Wahl von Genossin Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK fand am 1. Juli in Helsinki von Finnland statt. Am Veranstaltungsort hingen die Sonnenporträts von Genossin Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Daran nahmen die Persönlichkeiten des Verbandes der Kommunisten Finnlands, der finnisch-koreanischen Gesellschaft und des finnischen nationalen Zuzidelgestützten Komitees sowie die Massen teil. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen. Aus gleichem Anlass gab es vom 3. bis 5. Juli in Mexiko, Benin und Nigeria Festkundgebungen und Veranstaltungen, Vorträge, Bücher und Fotoausstellungen.